Er hat sie in leidenschaftliche Liebe versetzt. Wir sehen wahrlich, sie befindet sich in deutlichem Irrtum. Als sie nun von ihren Ränken hörte, sandte sie zu ihnen und bereitete ihnen ein Gastmahl. Sie gab einer jeden von ihnen ein Messer und sagte zu Yusuf: Komm zu ihnen heraus. Als sie ihn sahen, fanden sie ihn großartig und sie zerschnitten sich ihre Hände und sagten: Allah behüte, das ist kein Mensch, das ist nur ein ehrenvoller Engel. Sie sagte: Seht, das ist der, dessentwegen ihr mich getadelt habt. Ich habe allerdings versucht, ihn zu verführen, doch er widerstand. Und wenn er nicht tut, was ich ihm befehle, wird er ganz gewiss ins Gefängnis gesteckt werden und er wird gewiss zu den Geringgeachteten gehören. Er sagte: Mein Herr, das Gefängnis ist mir lieber als das, wozu sie mich auffordern. Und wenn du ihre List von mir nicht abwendest, werde ich mich zu ihnen hingezogen fühlen und zu den Toren gehören. Da erhörte ihn sein Herr und wendete ihre List von ihm ab. Er ist ja der Allhörende und Allwissende. Hierauf schien es ihnen angebracht, nachdem sie die Zeichen seiner Unschuld gesehen hatten, ihn für eine gewisse Zeit ins Gefängnis zu stecken. Mit ihm kamen zwei Burschen ins Gefängnis. Der eine von ihnen sagte: Ich sah mich Wein auspressen. Der andere sagte: Ich sah mich auf dem Kopf Brot tragen, von dem die Vögel fraßen. Tue uns die Deutung hiervon kund. Wir sehen, dass du zu den Gutestuenden gehörst. Er sagte: Es wird euch kein Essen gebracht, mit dem ihr versorgt werdet, ohne dass ich euch die Deutung davon kundgetan habe, bevor es euch gebracht wird. Seht, das ist etwas von dem, was mich mein Herr gelehrt hat. Verlassen habe ich das Glaubensbekenntnis von Leuten, die nicht an Allah glauben, und verlassen habe ich sie, die sie das Jenseits verleugnen. Und ich bin dem Glaubensbekenntnis meiner Väter Ibrahim, Ishaq und Jakob gefolgt. Es steht uns nicht zu, Allah etwas beizugesellen. Das ist etwas von Allahs Huld gegen uns und gegen die Menschen, aber die meisten Menschen sind nicht dankbar. O meine beiden Gefängnisgefährten, sind verschiedene Herren besser oder Allah der eine, der Allbezwinger? Ihr dient außer ihm nur Namen, die ihr genannt habt, ihr und eure Väter, für die Allah jedoch keine Ermächtigung herabgesandt hat. Das Urteil ist allein Allahs. Er hat befohlen, dass ihr nur ihm dienen sollt. Das ist die richtige Religion, aber die meisten Menschen wissen nicht. O meine beiden Gefängnisgefährten, was den einen von euch angeht, so wird er seinem Herrn Wein zu trinken geben, was aber den anderen angeht, so wird er gekreuzigt und die Vögel werden von seinem Kopf fressen. Entschieden ist die Angelegenheit, über die ihr um Auskunft fragt. Und er sagte zu dem von beiden, von dem er glaubte, dass er entkommen werde: Erwähne mich bei deinem Herrn. Aber der Satan ließ ihn vergessen, ihn bei seinem Herrn zu erwähnen, und so blieb er noch einige Jahre im Gefängnis. Und der König sagte: Ich sah sieben fette Kühe, die von sieben mageren gefressen wurden, und sieben grüne Ähren und sieben andere Dürre. O ihr führende Schar, gebt mir Auskunft über mein Traumgesicht, wenn ihr ein Traumgesicht auslegen könnt. Sie sagten: Das ist ein Bündel von wirren Träumen. Wir wissen über die Deutung der Träume nicht Bescheid. Derjenige von beiden, der entkommen war und sich nach einiger Zeit erinnerte, sagte: Ich werde euch seine Deutung kundtun, darum entsendet mich. Yusuf, du Wahrhaftiger, gib uns Auskunft über sieben fette Kühe, die von sieben mageren gefressen werden, und über sieben grüne Ähren und sieben andere Dürre, auf dass ich zu den Leuten zurückkehre, auf dass sie wissen mögen. Er sagte: Ihr werdet unablässig 7 Jahre wie gewohnt säen. Was ihr erntet, das lasst in seinen Ähren, bis auf ein weniges, wovon ihr esst. Hierauf werden nach alledem 7 harte Jahre kommen, die das aufzehren werden, was ihr für sie vorbereitet habt, bis auf ein weniges von dem, was ihr aufbewahrt. Hierauf wird nach alledem ein Jahr kommen, in dem die Menschen Regen haben und in dem sie Früchte auspressen werden. Der König sagte: Bringt ihn zu mir. Als der Bote zu ihm kam, sagte er: Kehr zu deinem Herrn zurück und frag ihn, wie es mit den Frauen steht, die sich ihre Hände zerschnitten. Mein Herr weiß doch über ihre List Bescheid. Er sagte: Was war da mit euch, als ihr versuchtet, Yusuf zu verführen? Sie sagten: Allah behüte. Wir wissen nichts Böses gegen ihn anzugeben. Die Frau des hohen Herrn sagte: Jetzt ist die Wahrheit ans Licht gekommen. Ich habe versucht, ihn zu verführen. Und er gehört fürwahr zu den Wahrhaftigen. Dies ist, damit er weiß, dass ich ihn nicht in seiner Abwesenheit verraten habe und dass Allah die List der Verräter nicht gelingen lässt. Und ich spreche mich nicht selbst frei. Die Seele gebietet fürwahr mit Nachdruck das Böse, außer dass mein Herr sich erbarmt. Mein Herr ist allvergebend und barmherzig. Und der König sagte: Bringt ihn zu mir, ich will ihn mir selbst vorbehalten. Als er mit ihm sprach, sagte er: Du bist von heute an bei uns in fester Stellung und vertrauenswürdig. Er sagte: Setze mich über die Vorratskammern des Landes ein. Ich bin ein kenntnisreicher Hüter. So verliehen wir Yusuf eine feste Stellung im Land, so dass er sich darin aufhalten konnte, wo immer er wollte. Wir treffen mit unserer Barmherzigkeit, wen wir wollen, und wir lassen den Lohn der Gutestuenden nicht verloren gehen. Aber der Lohn des Jenseits ist wahrlich besser für diejenigen, die glauben und gottesfürchtig sind. Und da kamen Yusufs Brüder und traten bei ihm ein. Er erkannte sie, während sie ihn nicht erkannten. Als er sie nun mit ihrem Bedarf ausgestattet hatte, sagte er: Bringt mir einen Halbbruder von euch väterlicherseits. Seht ihr denn nicht, dass ich volles Maß gebe und dass ich der beste Obdachgeber bin? Wenn ihr ihn mir nicht bringt, so bekommt ihr bei mir kein Maß mehr und ihr sollt nicht in meine Nähe kommen. Sie sagten: Wir werden versuchen, seinen Vater in Bezug auf ihn zu bewegen, und wir werden es bestimmt tun. Und er sagte zu seinen Burschen: Steckt ihre Tauschware zurück in ihr Gepäck, so dass sie sie wiedererkennen, wenn sie zu ihren Angehörigen zurückgekehrt sind, auf dass sie wiederkommen mögen. Als sie zu ihrem Vater zurückkamen, sagte er: O unser Vater, ein weiteres Maß ist uns verweigert worden. Darum lasse unseren Bruder mit uns gehen, so bekommen wir ein weiteres Maß zugeteilt. Wir werden ihn fürwahr behüten. Er sagte: Kann ich ihn euch etwa anders anvertrauen, als ich euch zuvor seinen Bruder anvertraut habe? Allah ist besser als Behütender, und er ist der Barmherzigste der Barmherzigen. Und als sie ihre Sachen öffneten, fanden sie, dass ihre Ware ihnen zurückgegeben worden war. Sie sagten: O unser Vater, was begehren wir mehr? Das ist unsere Ware, sie ist uns zurückgegeben worden. Wir werden Vorrat für unsere Angehörigen bringen, unseren Bruder behüten und das Maß der Last eines Kamels mehr haben. Das ist ein leicht erhältliches Maß. Er sagte: Ich werde ihn nicht mit euch senden, bis ihr mir ein verbindliches Versprechen vor Allah gebt, dass ihr ihn mir ganz gewiss wiederbringt, es sei denn, ihr werdet umringt. Als sie ihm ihr verbindliches Versprechen gegeben hatten, sagte er: Allah ist Sachverwalter über das, was wir hier sagen. Und er sagte: O meine Kinder, geht nicht alle durch ein einziges Tor hinein, sondern geht durch verschiedene Tore hinein. Ich kann euch gegen Allah nichts nützen. Das Urteil ist allein Allahs. Auf ihn verlasse ich mich. Und auf ihn sollen sich diejenigen verlassen, die sich überhaupt auf jemanden verlassen wollen. Als sie hineingingen, wie ihr Vater ihnen befohlen hatte, konnte es ihnen vor Allah nichts nützen. Es war nur ein Bedürfnis in der Seele Jakobs, das er damit erfüllte. Und er besaß fürwahr Wissen, weil wir es ihnen gelehrt hatten. Aber die meisten Menschen wissen nicht. Als sie bei Yusuf eintraten, zog er seinen Bruder zu sich. Er sagte: Gewiss, ich bin dein Bruder. So sei nicht bekümmert wegen dessen, was sie getan haben. Als er sie nun mit ihrem Bedarf ausgestattet hatte, steckte er das Trinkgefäß in das Gepäck seines Bruders. Hierauf rief ein Rufer aus: Ihr da, von der Karawane, ihr seid fürwahr Diebe. Sie sagten, indem sie sich ihnen zuwandten: Was vermisst ihr? Sie sagten: Wir vermissen den Kelch des Königs. Wer ihn wiederbringt, erhält die Last eines Kamels, und dafür bin ich Bürge. Sie sagten: Bei Allah, ihr wisst doch, wir sind nicht gekommen, um im Land Unheil zu stiften, und wir sind keine Diebe. Sie sagten: Was soll dann die Vergeltung dafür sein, wenn ihr Lügner seid? Sie, die Brüder, sagten: Die Vergeltung dafür soll sein, dass derjenige, in dessen Gepäck er gefunden wird, selbst das Entgelt dafür sein soll. So vergelten wir den Ungerechten. Er begann zu suchen in ihren Behältern vor dem Behälter seines Bruders. Hierauf holte er es aus dem Behälter seines Bruders hervor. So führten wir für Yusuf eine List aus. Nach dem Gesetz des Königs hätte es ihm nicht zugestanden, seinen Bruder als Sklaven zu nehmen, außer dass Allah es wollte. Wir erhöhen, wen wir wollen, um Rangstufen. Und über jedem, der Wissen besitzt, steht einer, der noch mehr weiß. Sie sagten: Wenn ihr stiehlt, so hat ein Bruder von ihm schon zuvor gestohlen. Aber Yusuf hielt es in seinem Innersten geheim und legte es ihnen nicht offen. Er sagte: Ihr befindet euch in einer noch schlechteren Lage. Und Allah weiß sehr wohl, was ihr beschreibt. Sie sagten: O hoher Herr, er hat einen Vater, einen hochbetagten Greis. So nimm einen von uns an seiner Stelle. Wir sehen, dass du zu den Gutestuenden gehörst. Er sagte: Allah schütze uns davor, dass wir einen anderen nehmen als denjenigen, bei dem wir unsere Sachen gefunden haben. Wir würden sonst wahrlich zu den Ungerechten gehören. Als sie die Hoffnung an ihm aufgegeben hatten, zogen sie sich zurück zu einem vertraulichen Gespräch. Der Älteste von ihnen sagte: Wisst ihr denn nicht, dass euer Vater von euch ein verbindliches Versprechen vor Allah entgegengenommen hat und dass ihr zuvor eure Pflicht gegenüber Yusuf vernachlässigt habt? Ich werde das Land nicht verlassen, bis mein Vater es mir erlaubt oder Allah ein Urteil über mich fällt. Er ist der Beste derer, die Urteile fällen. Kehrt zu eurem Vater zurück und sagt: O unser Vater, dein Sohn hat gestohlen, und wir bezeugen nur das, was wir wissen.

was vor ihm war, und die ausführliche Darlegung aller Dinge und eine Rechtleitung und Barmherzigkeit für Leute, die glauben.